In dem Programm sieht FDP-Chef Guido Westerwelle eine gute Grundlage für eine schwarz-gelbe Regierung. In der Steuerpolitik sei es ihm aber noch zu undeutlich. In der Steuerpolitik sind mir zu viele Wackelpeter in der Union. Die Regierung muss bei ihren Ausgaben ansetzen und kann nicht beliebig die Einnahmeseite verändern, indem sie die Steuern immer weiter erhöht. Auf dem Ohr der Steuererhöhungen sind wir taub. Die Bürger werden genug belastet. Steuererhöhungen seien mit der FDP nicht zu machen, so Westerwelle. Dass die Union den Eingangssteuersatz auf 12% senken will, findet die FDP dagegen richtig. Sie fordert allerdings mehr Mut und schlägt ihrerseits einen Eingangssteuersatz von 10% vor. Zufrieden ist Westerwelle mit dem Plan, den Kindergrundfreibetrag auf 8.004 Euro zu erhöhen. Das ist mehr als überfällig. Und auf dieser Grundlage kann man direkt zu Beginn der nächsten Legislaturperiode vor allen Dingen eine faire steuerliche Behandlung der Familien beschließen. Dass Union und FDP nach der Bundestagswahl als Regierungsbündnis überhaupt etwas beschließen, möchte die SPD am liebsten verhindern. Generalsekretär Hubertus Heil ließ heute kein gutes Haar am Wahlprogramm des Koalitionspartners. Er sprach von Mogelpackung, dünner Suppe und einem Armutszeugnis. Entweder hat Frau Merkel keine klaren Ideen, wie sie das Land nach vorne führen will und die Union auch nicht. Oder sie haben Vorstellungen, wie es weitergehen soll nach dem 27. September. Aber sie verschweigen den Menschen, wo es lang gehen soll. Vor allem sage die Union nicht, wie sie die versprochenen Steuerentlastungen angesichts von Wirtschaftskrise und Schuldenbremse bezahlen wolle, kritisierte der SPD-Generalsekretär. Sie will auf nichts anderes hinaus als auf Kürzungen in den sozialen Sicherungssystemen, eine Zerschlagung der aktiven Arbeitsmarktpolitik oder die Kürzung des BAföGs oder des Wohngeldes. Das heißt, es wäre nicht anders zu finanzieren als über breiten Sozialabbau. Auch die Grünen kritisieren, dass CDU und CSU nicht vorrechnen, wie sie Steuerentlastungen finanzieren wollen. Spitzenkandidatin Renate Künast spricht gar von versuchtem Wahlbetrug. Die CDU immerhin mit minus 15 Milliarden, wo schon keiner weiß, wie es geht. Ich will nicht verhehlen, dass noch weniger Leute dem Guido Westerwelle die minus 35 Milliarden per Steuerentlastung überhaupt glauben. Es ist kein Programm mit Richtung für alle alles. Es ist kein glaubwürdiges Konzept. Und ich sag mal, die Bürger lassen sich nicht für dumm verkaufen. In das gleiche Horn stößt die Linke. Bei rund 300 Milliarden Euro Haushaltsloch bis 2013 sei ihm nicht klar, wie Steuerentlastungen finanziert werden sollten, sagte Bundesgeschäftsführer Dietmar Bartsch. Es sei offensichtlich so, dass die Frage einer Mehrwertsteuererhöhung für die Union nicht vom Tisch sei. Das haben wir auch 2005 gesehen. Da hat Angela Merkel offensichtlich gelernt und wird nicht vor der Wahl ankündigen, dass es eine Mehrwertsteuererhöhung gibt. Aber die Union hüllt hier den Mantel des Schweigens über ihre Steuerpläne. Oettinger, Böhme hatten ja ein Stück weit die Katze aus dem Sack gelassen. Nun versuchen Merkel und Seehofer, diese Katze wieder einzufangen. Insgesamt habe er das Gefühl, so Bartsch, dass es sich bei dem Wahlprogramm der Union um einen großen Bluff handele.